Camino, deine Haltung war bisher standhaft und männlich. Nun hast du noch zwei gefährliche Wege zu wandern. Bringt jetzt Pamina mit verbundenen Augen. Wo bin ich? Welch eine fürchterliche Stille ist hier. Sagt, wo ist Tamino? Er wartet deiner, um dir das letzte Lebewohl zu sagen. Das letzte Lebewohl? Oh, wo ist er? Tamino! Er steht vor dir.